Wir verreisen heut, sagt der Stups zu Fräulein Lene, pack in die Koffer alles Schöne und vergiss vor allem nicht, dass die Antwort leid, weil sich das am besten macht zu meiner alten Tracht. So eine Lederhose kleidet jedem gut, man fühlt sich so ungefunden und da ist ein Schluss rasch gefunden. Ja, die Lederhose gibt dem Manne Mut. Woher Stups sein Dirndl zieht, singt er ihr gleich das Lied. Zu jeder Lederhose gehört ein Dirndl und Geiz. Hallo, hallo, hallo, zu jeder Fischenpurm gehört der dreile Maid. Hallo, hallo, hallo, auf steiler Bergeshöhe, da blüht ja nicht allein das Edelweiß, da blüht die Liebe.